Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten in den Gräben ist es nun still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, ohne nicht, ohne dich. Fällt mir, ach, so schwer.